Alles Lob gebührt Allah. Ihn lobpreisen wir. Ihn bitten wir um Hilfe und um Vergebung. Denn wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wer in die Irre gehen lässt, den kann keiner recht leiten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, der keine Gefährten hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter. Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auf seine Gefährten und auf seine Ehefrauen und diejenigen, die ihn in seine Fußstapfen folgen. Wir werden gemäß weitermachen mit dem Thema, was wir schon begonnen haben vor mehreren Wochen und wie dieses Thema auch verfolgt sind. Und das bezieht sich um die Eigenschaften der Muhsinin, das heißt die Gutestuenden, Muhsinin. In der Riyad sagt Allah subhanahu wa ta'ala wahrlich, die Gottesfürchtigen sind in Gärten, wo Flüsse fließen werden. Und dann beschreibt Allah, warum sind sie da, ihre Eigenschaften? Sie waren nachts, sie haben wenig geschlafen nachts. Und sie haben gesucht, die Armen, um zu spenden. Und sie haben stets Allah um Vergebung gebeten. Das sind die Eigenschaften der Gutestuenden, der Muhsinin. Und das ist eine Eigenschaft, die zum Beispiel, die wir jetzt behandeln werden, ist Qiyamul Layl, ist das Gebet in der Nacht. Jetzt davon mal abgesehen von den Pflichtgebeten, sondern es geht um Qiyamul Layl, Tahajjud, das Gebet, was ich freiwillig verrichte, aber nachts. Und dieses Gebet stärkt den Kontakt zwischen dem Diener und seinem Herrn. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie es uns im Hadith bekannt ist, kommt Allah zum dritten Himmel herunter. Im letzten Drittel der Nacht kommt Allah zum letzten, das heißt zu dem Erdenhimmel. Aber hier, ganz kurz in Klammern, dürfen wir uns nicht fragen, wie. Ja, wie. Das liegt im Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat Allah den Propheten erzogen. Das ist der Weg der wahren und der gesunden Erziehung, so wie Allah den Prophet erzogen hat, indem er ihn anbefohlen hat, nachts aufzustehen und zu beten. Ja, durch den Koran, wie können wir jetzt im Koran analysieren? Ja. Weil der Prophet in einer Zeit und in einer Lage gelebt hat, die nicht einfach war. Die viele Unannehmlichkeiten hatte, die Zeit. Und viele Probleme in der Zeit auch vorhanden waren. Und viele Feinde. Ja? Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala den Prophet geebnet, den Weg des Propheten geebnet zum Sieg, indem und auch vorher, der Prophet geht zum Hause von Khadija radiallahu anha. Als das erste Mal der Wahi, die offenbar auf ihn niederkam, war er ängstlich. Und was sagt Allah, oder nicht das erste Mal, oder auf jeden Fall am Anfang, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, oh du Eingehüllter, oh du Eingehüllter, steh auf. Steh auf nachts zum Gebet und rezitiere den Koran. So befiehlt Allah ihm, nachts aufzustehen, damit er seinen Kontakt mit Allah stärkt. Weil die Nacht, du bist allein mit Allah. Das ist der Beweis dafür, dass du auch Ikhlas hast, weil dich dir keiner sieht. Das ist die stärkste Waffe eines Gläubigen. Und wir haben nicht gesehen, wir haben in der Menschheit, in der Geschichte des Islams nie gesehen, dass die Armee der Muslime stärker mit Waffen und auch die Anzahl größer war als die nicht der Muslime oder der Feinde der Muslime. Sie waren immer in der Unterzahl. Sie waren immer mit den Waffen bescheidener als ihre Feinde. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gewinnen lassen, wenn sie mit Allah subhanahu wa ta'ala einen starken Kontakt hatte. Und der Kontakt mit Allah, haben wir gesagt, kommt durch das Nacht aufstehen und mit Allah beten, dass wir Allah anbeten nachts. Und das war die Eigenschaft nicht nur des Propheten, sondern auch der Sahaba und der Salaf, alle da. Und so sagt Allah im Koran, und der Sieg kommt nur durch Allah. Der Sieg, der wahre Sieg ist nur durch Allah. Keine Waffe, keine Herrscher, keine Armee, nicht die Vielzahl der Armee, sondern der Sieg kommt nur durch Allah. Und das heißt, es zieht Allah seinen Gesandten, indem er zu sagt, steh auf nachts, bete und rezitiere den Koran in einer Rezitationsform, in einer schönen Form, Tartil. Und der Prophet stand der Nacht so lange, dass er im Gebet mal ein Bein, mal das rechte hob, um sich auszuruhen, oder mal das linke. So intensiv war er im Gebet. Und im anderen Vers sagt Allah, und wir haben dir den Koran Taha, sagt Allah, wir haben dir den Koran nicht niedergesandt, O Muhammad, damit du dadurch Last trägst, oder damit du traurig wirst. Das ist nicht das Ziel gewesen. Wie viele sehen die Religion als eine Last? Nein, Allah sagt, das ist keine Last. Den Koran haben wir dir nicht als eine Last niedergebracht. Und deshalb sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, du liest, wie viel ihr könnt vom Koran. Deswegen mach dich nicht kaputt und übertreibe nicht, sondern trainiere. So sagt es schon, sagt Allah auch zu seinem Gesandten, so steh ein Teil in der Nacht. Das hat nicht gesagt, bete die ganze Nacht. Steh ein Teil in der Nacht. Das war eigentlich das Verlangen von Allah gegenüber seinem Prophet. Aber der Prophet macht es allah durch seine Bescheidenheit und durch seinen Eifer und sein Fleiß und die Liebe zu Allah hat er die ganze Nacht durchgebetet. Obwohl das war nicht das Verlangen von Allah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir in Ayat al-Kursi auch hören, weder trifft den Schlummer noch Schlaf. Allah ist immer da. Er hört und sieht immer. Deshalb, die Korrekt, oder was heißt, die Erleichterung kam von Allah mit Taha, indem Allah subhanahu wa ta'ala dann zu ihm sagte, weil am Anfang forderte Allah, ganz am Anfang, dass er nachts aufsteht und der Prophet hat die ganze Nacht durchgebetet. So hat Allah zu ihm dann in Taha, wo Allah zu ihm sagt, Und wir haben den Koran nicht als Trauer niedergebracht, das heißt auch nicht als eine, als damit du dich so belastest. Ja, Allah hat ihm das erleichtert danach. Ja, mach dich nicht kaputt. Die Barmherzigkeit, das kann Allah gegenüber seinen Propheten. Das ist die Eigenschaft der Rechtschaffenen. Wenn du willst Rechtschaffen sein und du möchtest mit den Rechtschaffenen versammelt werden, und das sind die, die auch mit dem Propheten in einer Stufe sind, also nicht von ihrem von der menschlichen Stufe, sondern sie bekommen den gleichen Rang. Weil das Allah subhanahu wa ta'ala im Koran so erwähnt. Aber leider, heute leider unsere reine Veranlagung ist leider gekippt. Deswegen, die ganze Nacht heute sind wir nicht im Gebet, wie unsere Vorfahren, die Rechtschaffenen, die gesegnet sind, wo Allahs Hilfe und Sieg mit ihnen war, sondern heute unsere reine Veranlagung, unsere Fitra ist gekippt, dass wir die ganze Nacht im Café verbringen, beim Kartenspielen oder beim Fernsehgucken oder beim Filmegucken oder in der Disco bis heute und dann nach Hause schlafen wie ein Toter. Bis die Sonne wieder untergeht, bis die Sonne untergeht, dann steht er wieder auf. Ja? Das ist wallahi total verfehlt. Das ist nicht das Ziel eines Gläubigen, so zu leben. Und das wird auch dieser Mensch merken, dass diese Art zu leben ihn kaputt machen wird. Und sehr schnell kaputt machen wird. Abdad ibn Bishr, ein Sahabi, einer von den Muhajir, er war einer mit den Muhajir in einer Schlacht. Es war so üblich, dass eine Gruppe geschlafen hat und die andere wacht über diese Gruppe. Und einer von den Muhajir, die waren zu zweit. Diese Gruppe war die waren zu zweit. Abdad ibn Bishr, nachts hat er gewacht. Und er wollte diesen Hadith lebendig machen, weil dieser Hadith kannte vom Propheten, wo der Prophet sagt, zwei Augen werden die Hölle nie berühren, ein Auge, das auf Allahs Weg wacht und ein Auge, das weint wegen Furcht vor Allah. Und deswegen stand er, Abdad, stand er und rezitierte den Koran und wachte und wurde dann getroffen von einem Pfeil. Dann kam der zweite Pfeil in seinen Körper, wo der wurde angeschossen. Und er betete weiter und rezitierte Surah Kaf. Und dann fiel auf den Boden. Und dann ist der Muhajir aufgestanden. Als der Muhajir aufgestanden ist, ist der Muslim abgehauen. Wieso hast du mich nicht aufgeweckt? Damit ich dir helfe? Oder damit ich dich bewache, wie du betest? So war die Sahaba. Er sagte, ich war so vertieft in den Koran rezitieren, dass ich nicht gern aufhören sollte mit dem Rezitieren von Koran, weil ich so vertieft war. Und mir wäre es lieber sogar, dass ich sterbe, bevor ich diese Sure aufgehört habe zu rezitieren. Das sind die Eigenschaften der Muhsinin, der Gutestuenden. Die haben Allah so angebetet, als würden sie Allah sehen. Wir haben diese Ahadith, das ist das Problem zwischen uns und der Sahaba. Wir haben das, was der Prophet gesagt hat, persönlich. Weil der Prophet sagt in einem Hadith, was ist Ihsan? Als würdest du Allah an, du betest Allah so an, als würdest du ihn sehen. Oder wenn du da nicht in der Lage bist, du wirst was er dich sieht. Als er kam in die Moschee, 70 Jahre hat er die Leute zum Fajr-Gebet gerufen. Er kam in die Moschee und hat gesehen, dass die erste Reihe noch nicht voll war. Er sagt, das ist nicht die Generation oder das sind nicht die Leute, die den Sieg bringen werden. Und später, nach 70 Jahren oder nach ein paar Jahren, hat er gesehen, dann die Moschee war voll. Er sagt, das ist die Armee. Das ist die Armee, die Al-Quds wieder befreien wird. Von den Kreuzrittern. Aber sieht, in einem Zelt, da wird gebetet. Und in einem Zelt wird Koran gelesen. Und in einem Zelt wird Allah gedacht. Er sagt, das ist die Armee, die Allah Sieg bringen wird. Ja? Womit hat das gebunden? Verbunden, Salah al-Din, mit einer Umma, mit einer Gemeinde, die Allah gedenkt. Und einer kann nur Allah gedenken, wenn er Kontakt mit Allah hat. Und das ist auch der Beweis, wenn du Allah nicht gedacht oder gedenkst, du bist weit von Allah. Du hast keinen Kontakt mit Allah. Und diese Rechtschaffenen, die Armee von Salah al-Din, als sie gesiegt haben, haben sie alle gleichzeitig gesagt, Allah hat uns diesen Sieg verwirklicht. Sie haben wem zugeschrieben den Sieg? Allah. Nicht wie heute gewisse Leute sagen, durch mich, durch meine Intelligenz, durch meine Taktik, durch mein Geld, durch... Nein. Das ist die Eigenschaft der Rechtschaffenen, der Gutesfunden. Ja. Genauso in Ägypten, als die Leute sich auf diesem Tag versammelten, haben sie nachts gebetet. Und Allah darum gebeten, dass sie diesen Verbrecher, dass Allah ihn von seiner Position nimmt. Und deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala, alle guten Eigenschaften, die du dir vorstellen kannst, wird dir Allah geben, wenn du ein Mann von der Nacht bist oder eine Frau von der Nacht. Das heißt, wenn wir sagen, ein Mann von der Nacht, du siehst doch alle Muslime, Mann geht raus. Und sei nicht von denjenigen, die nachts nicht aufstehen und beten. So waren die Rechtschaffenen, die gute Kunden vor euch. Sie haben sehr wenig nachts geschlafen. Sie haben Angst vor Allah, sie sind aufgestanden. Die Angst gegenüber Allah hat ihnen diese Kraft gegeben, nachts aufzustehen. Und es tut das Zeit, sagt Allah, ihre Seiten vom Körper, sie haben sich erhoben von ihren Betten, um sich vor Allah niederzuwerfen. So beschreibt Allah die Eigenschaft der Sahaba. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er Angst vor mir hat in Dunya, so werde ich ihm Sicherheit geben in Akhirah, im Jenseits. Und wenn er keine Angst hat von mir, hier in dieser Zeit, so werde ich ihm Angst geben im Jenseits. Und dieser, der nichts macht in Bezug auf Allah, der hat keine Sicherheit. Das ist eine Garantie. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich werde keine zwei Sachen in einem Diener vereinen. Sicherheit und Angst. Nein. Wenn er in Dunya Angst hat, werde ich ihm in Akhirah Sicherheit geben. Und wenn er in Dunya Sicherheit verspürt, also keine Angst hat, so werde ich ihm Angst im Jenseits geben. Und deshalb diejenigen, die Allah fürchten, und der weiß, dass Allah ihn sieht in allem, und der aufpasst, in jedem Schritt, jede Tat, jede Aussage, er weiß, Allah sieht mich und hört mich. Das ist der Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag Sicherheit gewähren wird. Meine lieben Brüder, so hat uns der Prophet das beigebracht. So hat der Prophet seine Gefährten beigebracht. Und so hat er es uns beigebracht, wie wir in unser Leben gesegnet, ruhig, zufrieden und mit Ehre geehrt und mit gehobenem Haupt leben können. Aber leider, die Realität, wenn wir die Geschichte der Muslime lesen, der Umma, wir wundern uns über unsere Zeit selber. Als die Armee von Herkules, Herakel, die Armee der Muslime gesehen hat, so wenig, und sie haben gesagt, wie kann das sein, dass diese Armee so sicher und siegesicher auftritt? Diese Leute früher, sogar die Feinde des Islam, haben überlegt, sich Gedanken gemacht. Warum haben, wie können 250.000 Römer, 250.000 Römer nicht 25.000 Muslime gewinnen? Und da hat einer zu Herakel gesagt, er sagte, sie fasten am Tag. Das ist der Grund für den Sieg. Und sie beten die Nacht. Und sie gebieten das Gute. Und verbieten das Schlechte. Und sie unterstützen und helfen sich untereinander. Und so siehst sie als Kampfreiter auf ihre Rosse am Tag und nachts siehst du sie wie Mönche. Herkules, Herakel, wenn du die Wahrheit sagst, in dem, was du sagst, dann werden sie das nehmen, was unter meinen Füßen sich befindet, yani sein Thron, seine Macht. Wenn du bist wahrhaftig in das, was du sagst, dann werden sie diese Erde, worauf ich stehe, sie werden das einnehmen und Macht über das haben. Schau mal, das waren die Feinde des Islam und die Sachen waren klar. Sie haben die Dinge gesehen. Sie waren ehrlich. Sogar die Feinde des Islams waren ehrlich. Sie haben das zugegeben. Sie waren Reiter, Kampfreiter, bewaffnete Reiter. Am Tag und Nacht waren sie Betende, stets Betende. Die Eigenschaft der Muhsin, eines Muhsin, eines guten Sünden. Wenn du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir hilft und dass du nicht unterdrückt wirst, dann wisse, dass du ein Teil in der Nacht, dass ein Teil in der Nacht für dich übrig ist. Das ist der erste Befehl, bevor Hijab und Alkoholverbot und die fünf Gebete, steh in der Nacht auf. Steh nachts auf und bete. Das war das erste Gebot. Was sagt der Prophet, als die erste Botschaft kam? Bedeckt mich. Mir ist kalt, bedeckt mich. Allah sagt ihm, du Eingehüllter, steh auf. Du Zugedeckter, steh auf. Die Umma braucht jetzt nicht Leute, die schlafen. Die sich zudecken, steh auf. Was sagt unser Prophet zu Khadija? Die Zeit des Schlafens ist vorbei, Khadija. Die Zeit des Schlafens ist vorbei, oh Khadija. Reicht. Er ist der Führer der Umma. Und er sagt, die Zeit des Schlafens ist vorbei. Und er war der Führer. Was sollen wir heute sagen? Heute. Und die ganzen Menschen sind auf uns heute. Schaut links, rechts, die Nachrichten. Ja? Egal wo ihr seht, alle sind auf die Muslime. Egal was passiert, jeden Tag wird ein Muslim auf den Kopf geschlagen. die Muslime töten sich untereinander und beleidigen sich untereinander wegen Dunya, weil wir keine Verbindung, weil wir keinen Kontakt mit Allah haben, weil unser Kontakt ist schwach mit Allah. Diese Angst, diese Furcht vor Allah fehlt. Diejenigen, die glauben und gute Taten verrichten, die wird Allah Liebe geben. Die wird Allah von sich, von dem Alabama, Liebe geben. Deshalb, unsere Brüder in Jemen, in Libyen, möge Allah ihre Probleme von sie nehmen. Wenn ihr wollt, ihnen helfen, auf nach Isha, weil Qiyam al-Layl beginnt nach Isha, unmittelbar nach Isha, dass du zumindest zwei Rak'a betest und Dua für deine Brüder und Schwestern machst. Wir waren traurig, als der Krieg zwischen Israel und Palästina in Gaza war. 1000 Tote oder 2000 Tote. Leider. Und dieser Mann, ich glaube, er meint Kasafir, dass er schlimmer ist als das, was Israel angestellt hat. Weil er seine eigene Bevölkerung tötet. Gestern, du siehst, es wird durch die Marine und durch die Luftwaffe alle bombardieren das eigene Volk. Es kann möglich sein, dass 12.000 Tote. 12.000 Tote. Für wen? Und schaut den Propheten an. Usama bin Zaid, Ibn Zaid, er ist der Liebling, der Prophet liebt ihn. Gott liebt ihn. Und als er einen getötet hat, wo er die Shahada bezeugt hat, und er meinte, er hat das als eine Deckung, er hat das als Deckung gesagt, damit ich ihn nicht töte. Und dann der Prophet hat so oft wiederholt, was willst du Allah am nächsten Tag sagen? Was willst du Allah am nächsten Tag sagen? Du hast ihn getötet, der Usama. Und er meinte, er hat das so, als vor Angst hat er gesagt. Hast du in sein Herz geschaut, Usama? Dir ist es nicht gewährt zu töten, Usama. Und der Verbrecher, vielleicht mehr als 12.000. Allah kennt die Zahlen am besten. Was noch schlimmer ist. Und er vernichtet das Geld dieser Umma. Er verbrennt das Petroleum. Weil er weiß, damit gehen. Weil er hat ja alles gebaut, was er braucht. Und geklaut. Sein Geld ist schon gesichert. Aber er möchte das Volk nicht hinterlassen. Oder sein Nachfolger. Und gestern im Fernsehen. Und was wir gesehen haben gestern im Fernsehen. Unglaublich. Milliarden. Dollars, Euros, was in den Tresor. Alles. Scheine. Gold, Diamanten, Rubin, alles war in diesem Tresor. Für wen? Der Nutzen ist für wen? Diese Tawarit, diese Tyrannen, wir werden sie nicht los, bis wir die Männer der Nacht werden. Männer, die nachts aufstehen und beten und eine Bindung mit Allah subhanahu wa ta'ala haben. Allah möchte, dass du dich niederwirfst und dass du ihn bittest und dass du weißt, dass die Hilfe nur von ihm kommen kann und von niemand anders. Und dass wir Allah um Vergebung bitten für unsere Sünden und für unsere Brüder beten, egal ob in Irak, in Jemen, in Ägypten, in Afghanistan. Weil vielleicht durch meine Sünde, hat Allah diese Probleme auf diese Umma gebracht. Meine Sünde, deine Sünde, möchten wir der Grund sein für dieses Unheil auf andere Menschen durch meine Sünden. Du möchtest diese Umma zurückschleudern durch deine Sünden. Oder möchtest du dich heute nicht ändern? Möchtest du dich nicht heute ändern und Dua machen und Allah um Vergebung bitten? Und dein Verhältnis mit Allah bessern. Deshalb, meine lieben Brüder, die Eigenschaft eines guten Kunden, dass er ein Teil von der Nacht für sich reserviert. Aber nicht wie andere schlafen, wie früher die Gefährten und die Zeller. Haben diese Nächte nicht einfach so weggeworfen. Wie viele von uns leider, die sich heute Muslimen und die auch Muslime sind, die verschwenden ihre Nächte mit leeres Gelaber, mit Sünden. Leider der Kontakt zwischen uns und Allah. Wir sind Diener von Allah. Wir sind Diener des Alabama. Und die Eigenschaft von Ibad al-Rahman, Diener des Alabama, dass sie nachts aufstehen und beten. In der Nacht sollst du Allah anbeten. Und zwischen dir und Allah gibt es keinen Schleier mehr. Die Erde hat Kontakt mit dem Himmel. Und Allah erwartet dich nachts, damit du ihn um Vergebung bittest, damit er dir vergibt. Und dass du ihn bittest und er dir gibt. Und Allah kommt zu dir, während du ihn anbetest, einzig und alleine. Und stell dir mal vor, Allah kommt zum ersten Himmel und du schläfst. Deswegen willst du einen Platz und Ehre. Dann gedenke doch mal deine Situation, bedenke deine Situation und reserviere dir einen Platz nachts. Eine Zeit, weil die Leute vor uns haben nicht diese Position erreicht, nur dadurch, dass die Leute von der Nacht waren. Weil sie Allah stets nachts angebetet hat. Deshalb, meine lieben Brüder, wir vergessen Irak auch natürlich nicht. Möge Allah sie befreien von den Verbrechern. Allah verlangt das auch von uns. Weil wir sind ein Körper, diese Ummah ist ein Körper. Wir sollen mit ihnen sein. Mit unserem Schmerz, mit unseren Gefühlen, mit unserem Dua. Und wir freuen uns, wenn sie sich freuen. Und wir sind traurig, wenn sie traurig sind. Und wir bitten Allah, dass die Freude bald zu Libyen kommt und dass Allah diesen Tyrann von der Bildfläche nimmt. Lob gepriesen ist Allah. Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Jibril kam zu mir. O Muhammad, sag dir: Lebe wie du willst, du bist sterben. und liebe, wen du willst, und du musst ihn verlassen. Und wisse, und pass auf, wisse, die Ehre des Mu'min ist Qiyamul Layl. Und seine Ehre ist, dass er nicht bedürftig zu den Menschen ist. Das ist die beste Form der Ehre. Damit du willst du Ehre, wahrhaftige Ehre, dann sei ein Mann von der Nacht. Er sagt, die Geehrtesten meiner Gemeinde sind die Leute von der Nacht, und denen den Koran auswendig können. Und da sagt einer vielleicht, ich habe nicht so viel vom Koran auswendig. Und wir sagen zu ihm, bete nachts oft mit kurzen Zügen. Egal. Und einer wird vielleicht fragen, kann ich vielleicht 10 Minuten, nachdem ich Isha gebetet habe, 2 Rak'a beten, bringt das was? Wir sagen zu ihm, das ist Qiyamul Layl. Und geht auch zum Beispiel Isha zu beten und das Witr-Gebet zu verrichten und dann nochmal aufstehen und 2 Rak'a zu beten, ja, ist auch möglich. Und ist Qiyamul Layl auch, wenn ich kurz vor Fajr bete, kurz vor Fajr, bevor der Adhan zu Fajr beginnt, ja, geht auch. Ist auch Qiyamul Layl. In dem Fall Tahajjud, wenn du geschlafen hast, aufstehst. Deshalb schlafe mit der Absicht aufzustehen. Und dann wird einer fragen, ich habe die Absicht gemacht, aber ich bin nicht aufgewacht. Bekomme ich auch die Belohnung? Wir sagen, der Prophet sagt, der Prophet gibt dir eine frohe Botschaft. Und der Prophet sagt, wer die Absicht macht, Qiyamul Layl zu beten. Und wer verschläft, so wird ihm Allah subhanahu wa ta'ala in die Belohnung geben, als hätte er nachts gebetet. Die Angelegenheit ist einfach. Oh, einige werden vielleicht jetzt sagen, oh, der Chef möchte, dass ich nachts 3-4 Stunden bete und dann mit meinem Leben nicht mehr klarkomme, morgen in die Schule nicht gehen kann oder arbeiten kann. Das verlangen wir nicht. Wir sagen dir, bete 2 Kurzrak. 4. Kurz bevor du schlafen gehst. Bevor Fajr. Zwischendurch, während du schläfst. Aber bete kein zweiten Witr. Wenn du Witr gebetet hast, dann wiederhol dein Witr nicht. Mach dir Absicht, bevor du schlafen gehst, dass du nachts aufstehen willst und beten willst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird dich aufwecken, wenn deine Absicht rein ist. Allah möchte nicht, dass du dich von ihm entfernst, wenn du wahrhaftig, wenn eine wahrhaftige Absicht hast. So wie du Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha betest, und bete auch nachts, sei auch einer von denen, die Ehre zu teilhaben wollen. Eure Brüder brauchen euren Dua. Stärkt euren Kontakt mit Allah. Macht Dua. Die sind auf dem Schlachtfeld und sie waren auf dem Schlachtfeld, die Sahaba, und sie beteten auf dem Schlachtfeld. Und der Koran kam herab auf dem Schlachtfeld. Deswegen verschwende nicht deine Zeit, mein lieber Bruder. Wir werden noch, inshallah, darüber noch sprechen. Die Brüder in Ägypten beteten nachts. Und in Jemen beten sie nachts. Und in Irak, sie beten nachts. Und sie stehen auch. Und sie kämpfen. Und sie verteidigen sich. Und sie sind. Und Verwandte sterben, Bekannte sterben und trotzdem nachts wach. Weil sie verstanden haben. Und wir sind, leben in Ruhe, in Sicherheit. Wir schaffen es nicht, Farak abzubilden. Deshalb. Deshalb brauchen wir Dua von uns.